Einsicht. Zwischenschritte. Man denke daran, dass ein Innehalten dem Menschen etwas an Gewissheit einbringen kann. Eine Sorgfalt im Umgang mit den Dingen kann vom Menschen im Leben gut umgesetzt werden. Da soll es möglich sein, dass unseren Händen etwas entspringt, was gut sein wird. Aus diesen Dingen sollen Beispiele für uns werden. Sie möchten wir einsetzen. Damit finden wir bereits eine Orientierung für uns.